love leaves no doubt. You've been drowning, you've been burning with thirst, and now you're cold clay and a steel web spun round a brave, careless world. Fire from the things you forgot while you weave yourself into a tight silver web. Go to sleep now, and tomorrow you will both wake up dead. Ja, den Sunday Service zu hören in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Wer da gerade am Ausklingen ist, das ist Moddy. Paul Knudsen heißt er eigentlich, kommt aus Norwegen und hat vor kurzem mit Set the House on Fire sein zweites Album veröffentlicht und stellt dieses live vor am Dienstag, den 2. April in der Prinzenbar hier in Hamburg. Wir sind in der zweiten Stunde. Hier geht es natürlich weiter mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Ich habe ein paar Sachen für euch rausgesucht. Und Moddy gerade als erstes zu hören, ist auch gleichzeitig der Konzerttipp der Woche. Ich habe ihn mal live gesehen in der St. Pauli-Kirche im Rahmen des Reeperbahn-Festivals vor 2 Jahren. Ein großartiges Konzert, wirklich. Natürlich auch die Location ganz toll. St. Pauli-Kirche hat schon wirklich ein ganz, ganz eigenes Feeling, wenn man da drin ist. Und die Prinzenbar ist ja auch nicht verkehrt. Also Moddy auf jeden Fall anschauen. Der Knabe ist total authentisch und ihn zuzuschauen, das ist, macht richtig viel Spaß. Am Dienstag dann ist Sandra Kohlstadt noch zu Gast in der Hamburg. Sie kommt aus Norwegen, spielt in der Astra-Stube und hier kommt Sandra Kohlstadt mit ihrem Track Carrion. Sandra Kohlstadt hörten wir gerade eben aus Norwegen. Sie spielt am Dienstag, den 2.4. in Hamburg in der Astra-Stube. Ihr Track Carry On war das gerade eben. Und ja, wie gesagt, wer da hingehen möchte, Astra-Stube, Sandra Kohlstadt. Am Mittwoch, den 3.4. sind die Arkells zu Gast im Molotow. Die Band kommt aus Kanada, hat gerade eben mit Michigan Left eine Platte veröffentlicht, mit der ich mich noch nicht richtig anfreunden konnte. Mal gucken, vielleicht kann der Track mich ja doch noch überreden, die Band gut zu finden. Bloodlines, hier kommen die Arkells. Arkells haben sich auf ihrem neuesten Album Michigan Left angeblich von Bands wie Phoenix oder auch Spoon beeinflussen lassen. So richtig kann ich das wirklich nicht raushören. Egal, das waren die Arkells mit ihrem Track Bloodlines live zu erleben am Mittwoch, den 3.4. im Molotow. Am Donnerstag sind dann Mumford & Sons in der Sporthalle zu Gast. Erstaunlich, dass diese Band so super erfolgreich ist. Und natürlich, keine Frage, das Konzert ist ausverkauft. Deshalb auch nichts zum Ankündigen für Mumford & Sons. Die haben sowieso schon genug Fans. Wer den Abend trotzdem noch weggehen möchte, aber keine Karte bekommen hat, der kann ja vielleicht ins Nachtasyl gehen. Dort spielt ein alter Bekannter, nämlich Ken Stringfellow, ehemals Mitglied der Posies und großartiger Musiker. Ebenfalls dabei ist Sir Simon. Aber hier für euch gibt es das von Ken Stringfellow zu hören vom letzten Album Danzig in the Moonlight. Sein Track heißt Super Wise. One seventh night nitrogen. Lips are swollen, try again, try again. There were others, but I think I could forget them. Forget. Rotating like a single cell in a heart pump, lying in a spent fuel well. I'm an engine of mercy in search of a sail. My frame won't float. Water runs off the rail. Real time echoes landing right in front of a source. I'm an endless amusement, an abandoned race course. Skyline adjusted to the edge of the park. Let the lions lay me down now. I'm lighting off with the larks. Time, make me super wise. Make all my choices and a dime. Just laugh at me when you want to reduce me. But I'm summer's high. I gotta get out. Just flesh pulled through skin and a lazy tear. Nine was to conquer. Interior, interior, interior. Blood flows, but the limbs are still cold. It's a death sentence if you know how far north you can go. Just to line up our handouts, they can feed to their pets. And everybody thought it was cool till the blood banks pressed us down and carbon made us a jewel. Time, make me super wise. Make all my choices and a dice. Just laugh at me when you wanna reduce me. But I'm summer's high. Stringfellow mit seinem Track Super Wise. Er spielt live im Nachtasyl und zwar am Donnerstag, den 4. April, zusammen mit Sir Simon. Am Freitag sind die Mystery Jets zu Gast im Molotow. Von etwas älterem Album Serotonin kommen sie hier mit The Girl Is Gone, die Mystery Jets. The Girl Is Gone. On a distant shore. Is Gone, das waren die Mystery Jets. Sie spielen live im Molotow und zwar am Freitag, den 5. April. Am gleichen Tag gibt es im Knust den Kings and Queens Weekender. Da gibt es vor allen Dingen Northern Soul zu hören und als Liveband mit am Start sind die Men of North Country. Eine ganz, ganz großartige Band aus Israel kommen. Sie haben vor, ich glaube, einem halben Jahr da sowas mal im Hafenklang gespielt. Soll ganz großartig gewesen sein. Ihr Album, einfach nur North betitelt, ist auch wirklich ziemlich gut. War auch ihr Album der Woche vor, ja, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr, schätze ich mal. Und hier kam die Man of North Country mit The North. Watch me growing up once upon a time. Oh, Das waren die Men of North Country. Schönsten Soul-Pop gibt's da live zu hören. Die Band spielt am Freitag, den 5. April im Knust im Rahmen des Kings and Queens Weekenders. Im Aalhaus am Freitag ist Umberto zu Gast. Umberto, hinter diesem Projekt ist Matt Hill. Der macht eher so Soundtrack-Musik auf seinem Album Night Has a Thousand Screams. Er ist übrigens bei Rock Action, dem Mogwai-Label. Und ja, hier zu hören der Track The Dance Studio. Das war also Umberto, ein Mensch, der eher so Soundtrack-Klänge macht, das Ganze dann live im Aalhus zu hören, und zwar am Freitag, den 5. April. Am Samstag spielt Jake Buck im Grünspan. Das englische Wunderkind ist ja in aller Munde, und na klar, wir wundern uns, das Konzert ist ausverkauft, deshalb gibt es auch keinen Jake Buck hier zu hören. Stattdessen Kitty Solaris, die Band aus Berlin, gastiert am Samstag in der Hasenschaukel, stellt dort ihr neuestes Album We Stop the Dance vor, und jeder sehr schöne Track Hot Town Blues von Kitty Solaris. The night falls out. Blues, Kitty, Solaris waren das von ihrem Album We Stop the Dance. Die Band aus Berlin gastiert in der Hasenschaukel und zwar am Samstag, den 6. April. Am Sonntag sind die Eels zu Gast in der Großen Freiheit. Auch das Konzert ist ausverkauft und stattdessen könnt ihr vielleicht gehen ins Übel und Gefährlich. Dort spielt Jenny Abrahamsen, eine Singer-Songwriterin aus Schweden. Hier hören wir ihren Track Outside Your Window. Outside Your Window. Jenny Abrahamsen hörten wir. Sie spielt live zusammen mit einer gewissen Linnea Olson, die ich nicht kenne, im Übel und Gefährlich, und zwar am Sonntag, den 7. April. Ebenfalls Sonntag gibt es Instrumentalmusik im Molotow mit der Band My Education. Die kommen aus Austin, Texas und haben gerade eben mit A Drink for All My Friends eine Platte veröffentlicht, wo zumindest der Titel sehr, sehr schön ist. Die Musik ansonsten sehr, ich sag mal so, Mogwai-lastig. Hier kommt der komische Titel Roboter Höhlenbewohner von My Education. Wie gesagt, das Ganze live am Sonntag im Molotow. instrumental und brachial. Das waren My Education aus Austin, Texas mit ihrem Track Robota Höhlenbewohner, wo auch immer diese Band aus Amerika diese deutschen Wörter herkennt. Wahrscheinlich aus dem Deutschunterricht in der Schule. Ihr könnt sie live erleben, My Education spielen am Sonntag im Molotow, den 7. April und werden dort Drink for All My Friends, ihr neuestes Album, live vorstellen. Dann noch zwei Tipps für Montag. Zum einen der Black Rebel Motorcycle Club aus Los Angeles, hat er gerade erst mit Spectre at the Feast eine neue Platte veröffentlicht. Spielt live in der großen Freiheit 36. Hier zu hören der Track Some Kind of Ghost. Rebel Motorcycle Club war zu hören mit seinem Song Some Kind of Ghost. Auf Geisterjagd geht es live. Auf Geisterjagd geht es live am Montag, den 8. April in der Freiheit. Da ist die Band live zu sehen. Am gleichen Tag, am Montag, den 8.4., ist John Grant zu Gast im Mojo Club von seinem Album Pale Green Ghost. Hier der Track It Doesn't Matter to Him. John Grant nächsten Montag live im Mojo. Thank you. if I think about it, I am successful as it were. I get to sing for lovely people all over this lovely world. And I am nowhere near as awkward as I was when I was younger. I guess I'm one of those guys who gets better looking as they age. And even though I have felt beaten down by constant doubt, depression and confusion brought about by people's actions, death and tax forms, I keep getting up. I am loved by all my friends and family, though there have been lots of raised eyebrows and concerned glances lately. Doesn't matter to him, I could be anything, but I could never win his heart again. Doesn't matter to him, you took away my AAA pass. I am invisible to him. And now I feel the soft blue flesh of my heart hardening to the countless possibilities contained within each day. Vulnerability feels like a cold, wet concrete room lit with fluorescent lighting, which, as you know, makes everything look bad. I still keep trying to figure out how I